Ein deutsches Märchen. Östlich von der Sonne und westlich vom Mond. Es war einmal ein armer Bauer, der lebte mit seiner Frau und seinen Kindern in einer kleinen verfallenen Hütte in einem weit entfernten Dorf. Sein jüngstes Kind war eine Tochter namens Ra. Sie war genauso schön, wie sie weise war. Frühmorgens ging sie mit den Bauerns Maultier in den Wald zum Grasen und kehrte erst bei Sonnenuntergang zurück. Sie sang den ganzen Tag für die Vögel und die Blumen. Eines Abends, gerade als sie nach Hause kam und ihrer Mutter beim Kochen half, klopfte es an der Tür. Ich werde aufmachen. Der Bauer öffnete die Tür und sah einen Bären vor sich stehen. Bitte haben Sie keine Angst, Herr. Ich tue nichts Böses. Wer ist es, Schatz? Nichts. Was willst du? Ich lebe in einem Schloss jenseits der drei Berge. Ich werde dort einsam. Ich habe deine Tochter im Wald singen hören. Sie hat wirklich die Stimme eines Engels. Wenn sie nur ein Jahr lang jeden Tag für mich singen würde, würde ich sie so gut bezahlen, dass du nie wieder Armut erfahren wirst und sie alles haben würde, was sie sich wünscht. Wie kann ich meine Tochter mit einem Bär schicken? Wie Sie sehen können, bin ich kein normaler Bär. Ich würde dafür sorgen, dass sie gut gepflegt und glücklich ist. Ich muss sie zuerst fragen. Warte hier ein bisschen. Der Bauer ging wieder hinein und sprach mit seiner Familie. Unsere Tochter wird nicht mit einem Bären gehen. Aber Mutter, er sagt, er wird uns gut bezahlen. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen ein paar neue Maultiere. Das Dach muss repariert. Neue Schuhe und Kleidung für alle. Aber du wirst nicht bei uns sein, Ra. Es ist nur für ein Jahr, Mutter. Und? Erinnerst du dich nicht an die Prophezeiung? Das kann es nicht sein. Man weiß nie. Mutter, Vater, welche Prophezeiung? Nur etwas, was ein Wahrsager sagte. Etwas würde passieren, wenn du 18 wirst und du bist erst letzte Woche 18 geworden. Gut, was ist es? Wenn du 18 wirst, gehst du auf eine Reise und das macht dich zur Königin. Was? Nein, was auch immer. Ich kann meine Tochter nicht mit einem Bären gehen lassen. Hört, wäre dieser Bär gefährlich gewesen, hat er uns angegriffen. Vater hat recht. Denke, ich muss gehen. Also beschloss Ra, mit den Bären zu gehen. Der Bär bat sie, sich auf seinen Rücken zu setzen und seinen Mantel zu halten, als er über die drei Berge zu seinem majestätischen Palast raste. Hier, dies wird für das nächste Jahr ihr Zuhause sein. Und wenn du etwas brauchst, lautest du einfach die silberne Glocke und ihr Wunsch wird erfüllt. Aber bitte, geh nicht in den Garten nach Sonnenuntergang. Vielen Dank, Herr Bär. Du musst hungrig sein. Möchten Sie einen heißen Eintopf? Das würde mir sehr gefallen. Ra aß nach Herzenslust und wollte sich dann ausruhen, weil sie sehr müde war. Ra läutete die silberne Glocke und sofort erschien das weicheste Bett, das es je gegeben hatte, mit goldenen und seidenen Kissen in Weiß und Gold. Jeden Tag sang Ra morgens dem Bären vor und sie saßen den ganzen Tag und redeten miteinander. Aber der Bär verschwand kurz vor Sonnenuntergang und sagte ihr nie, wohin er ging. Eines Nachts, als Ra nicht schlafen konnte, ging sie im Palast spazieren und hörte die schönste Musik, die sie es je gehört hatte. Irgendwann draußen im Garten, am duftenden Brunnen, spielte jemand Geige. Sie konnte nicht sehen, wer es war. Sie wollte nach draußen gehen, aber sie erinnerte sich daran, dass der Bär sie gebeten hatte, nach Sonnenuntergang nicht in den Garten zu gehen. So blieb sie stehen und hörte fasziniert auf die Melodie. Monatelang ging das so. Ra sang tagsüber für den Bären, und nachts lauschte sie der Musik, die im Garten gespielt wurde. So glücklich sie auch mit dem Bär war, Ra vermisste ihre Familie fürchterlich. Sie wurde traurig. Eines Morgens... Deine Lieder waren wunderschön, aber sie klangen heute so traurig. Was ist los? Stört dich etwas? Ich vermisse nur meine Familie so sehr. Es ist Monate her, seitdem ich sie gesehen habe. Ich kann dich zu ihnen bringen. Wirst du? Bestimmt. Aber versprech mir, dass du ihnen nicht erzählst, was du hier gesehen hast. Verspreche ich. So brachte der Bär Ra zurück zum Haus ihres Vaters, das nun keine verfallene Hütte mehr war, sondern eine prächtige Villa, und es gab keine Anzeichen von Armut in diesem reichen Haushalt. Es war eine große Freude, als die Familie Ra sah. Mutter, Vater! Ra, mein Kind, ich sehe dich nach so langer Zeit. Wie geht's dir, mein Kind? Und wie geht's Ihnen, Herr Bär? Mir geht's gut, Herr. Werde morgen zurück sein, um Sie abzuholen. Wir haben dich so sehr vermisst. Wie ist es dort, Ra? Lass ihn in Frieden essen. Ra, komm bitte mit in die Küche. Hilf mir, den Nachtisch zu holen. Wolltest du sie nicht in Ruhe essen lassen? Ist dein Essen. Komm mit, Ra. Ra, also sag mir, ist bei dir alles in Ordnung? Geschieht dort etwas Ungewöhnliches? Mutter, alles ist gut. Ich bin sicher, du siehst gut aus. Aber gibt es etwas Ungewöhnliches in diesem Bärenhaus? Ra wollte ihrer Mutter alles über die mysteriöse Musik erzählen, die jeden Abend so verzweifelt spielte, dass sie im selben Moment vergaß, dass der Bär ihr verboten hatte, darüber zu sprechen. Und so erzählte sie ihrer Mutter alles. Nun, wenn du zurückgehst in den Bärenpalast und wenn du nachts die Musik hörst, dann verstecke dich hinter dem Brunnen und bleibe dort so lange sitzen, bis der Morgengrauen eintrifft. Aber Mutter, der Bär hat mir verboten, in den Garten zu gehen. Nun, du bist bei ihm angestellt zu singen und nicht um Befehlen zu folgen. Jetzt mach, was ich sage. Als Ra am nächsten Abend den Bärenpalast wieder erreichte, blieb sie wach, obwohl sie sehr müde war, und wartete darauf, dass die Musik wieder begann. Dann ging sie auf Zehenspitzen in den Garten hinunter zu dem Brunnen, als bei Tagesanbruch eine Gestalt kam, um sein Gesicht zu waschen. Da sah sie im Wasser das schönste und das feinste Gesicht, das sie jemals in ihrem Leben gesehen hatte. Meine Güte, wie schön du bist! Du hast unsere Abmachung gebrochen. Es tut mir leid, aber ich war so neugierig. Nur noch einen Monat, dann hättest du mich vielleicht befreit, aber jetzt kann der Fluch niemals gebrochen werden. Seh, es tut mir leid. Es muss etwas geben, was ich tun kann. Ich würde so wegen eines Fluchs der Hexe Elora. Sie möchte, dass ich ihre Tochter heirate, denn sie glaubt, dass ihre Tochter den schönsten Mann der Welt heiraten muss. Als ich mich weigerte, legte sie diesen Fluch auf mich und gab mir ein Jahr, um meine Liebe zu finden. Ich hatte dich gefunden, Ra, aber du hast alles ruiniert und jetzt muss ich in ihren Palast gehen. Ich mochte dich, selbst als du ein Bär warst. Gibt es keinen Weg, dich von diesem Fluch zu befreien? Es gibt einen Weg, aber unmöglich. Sag es und ich werde es tun. Elora lebt in einer Burg im Osten der Sonne und im Westen des Mondes. Du musst in 7 Tagen und 7 Nächten dort ankommen. Das ist der einzige Weg. Warte, wo ist dieser Ort? Ra war nicht diejenige, die aufgab. Also ging sie 5 Tage, 5 Nächte im tiefsten Wald und fragte jedes Lebewesen und jeden Vogel, dem sie begegnete, ob sie wüsste, wo sich das Schloss der Hexe Elora im Osten der Sonne und im Westen des Mondes befand. Aber niemand schien es zu wissen. Am 6. Tag sah sie eine alte Lady. Auf der Suche nach dem Schloss der Hexe Elora war? Ja, wissen Sie, wo er ist? Sie sagen, es ist im Osten der Sonne und im Westen des Mondes. Ich weiß nicht, wo es ist, aber vielleicht jemand anders. Ich denke, du solltest zum Haus des Nordwindes gehen. Wenn jemand es wissen würde, würde er es wissen. Wenn dich jemand hinbringen könnte, dann ist er es. Vielen Dank. Wie komme ich zum Haus des Nordwindes? Mein Pferd wird dich dorthin bringen. Flüstere ihm einfach ins Ohr, dass er nach Hause gehen soll und er wird zu mir zurückkehren. Nimm das. Du wirst es vielleicht brauchen. Ich danke dir so sehr. Die alte Frau pfiff und ein Pferd erschien. Da ritt weit, weit weg, bis sie zum Haus des Nordwindes kam. Von den 7 Tagen und 7 Nächten, die sie hatte, um Eloras Burg im Osten der Sonne und im Westen des Mondes zu erreichen, war diese die 6. Nacht. Sie erzählte alles dem Nordwind. Das Schloss im Osten der Sonne und im Westen des Mondes. Ich war schon einmal dort und es ist so weit weg. Bitte, Herr Nordwind, ich muss morgen Abend dort sein. Ich brauche alle meine Kräfte und mehr, um dorthin zu gelangen. Ich muss mich diese Nacht vorbereiten. Im Morgenraum gehen wir. Bis dann, Ruhe hier. Also ruhte sich Ra im Haus des Nordwindes aus und am nächsten Morgen in der Morgendämmerung machten sich die beiden auf den Weg zur Burg im Osten der Sonne und im Westen des Mondes. Sie flogen den ganzen Tag und den größten Teil der Nacht, bis sie schließlich Eloras Schloss erreichten. Nun, da ist es. Ich kann nicht eine Klappe weiterfliegen. Du bist jetzt allein. Vielen Dank, Herr Nordwind. Ich danke Ihnen so sehr. Nun macht weiter. Du hast kaum noch ein paar Stunden bis zum Morgengrauen des 8. Tages. Ra rannte zum Palast. Elora sah ihn kommen und ließ den Prinzen in die 7 Kerker einsperren, um Ra von ihm fernzuhalten. Ich sehe, du bist hier. Aber du hast nur die Burg im Osten und der Sonne und im Westen des Mondes erreicht und nicht den Prinzen. Wo ist er? In den 7 Kerkern. Wenn du ihn noch vor Morgengrauen erreichst, kümmern wir uns um den Fluch. Bring mich zu den Kerkern und lass niemanden da sein. Na gut. Also brachte Eloras Wachen sie zu den 7 Kerkern und ließen sie dort. Im 7. Kerker war der Prinz. Als sie alleine war, nahm Ra den Schlüssel, den die alte Frau ihr gegeben hatte, und öffnete jede der 7 Türen und erreichte den Prinzen. Du bist hier. Ja, ich habe dich gefunden. Jetzt wird dein Fluch gebrochen. Nein, noch nicht. Elora muss noch einen Trick auf Lara haben. Na, du hast es geschafft, nicht? Gut, nette Anstrengung. Also wird er jetzt vom Fluch befreit, oder? Du bist in meiner Burg, in meinem Gefängnis und erwartest, dass ich ihn befreie? Er muss meine Tochter heiraten. Aber die Bedingungen des Fluches? Der Fluch sagt, wenn meine Liebe mich vor Ablauf von 7 Tagen und 7 Nächten erreicht, kann ich wählen, wen ich heirate. Nun, der Fluch besagt, wenn deine Liebe dich vor dem Ende der 7 Tage und Nächte erreicht, dann musst du ihr eine Aufgabe stellen und deine Braut muss sie erfüllen, damit sie dich heiraten kann. Es gibt keine Aufgabe, die meine Tochter nicht erfüllen kann. Ich liebe deine Tochter nicht. Sie wird niemals glücklich mit mir sein, Laura. Liebe und all den Unsinn. Sag mir deine Aufgabe. Nun, dann lass die Liebe die Bedingung sein. Wenn sich 2 Menschen lieben, bewegen sich ihre Herzen als 1. Und wie konnte man das besser beurteilen als mit Musik? Meine Tochter singt wunderschön. Aufgabe akzeptiert. So wurde es für den Prinzen arrangiert, seine Geige zu spielen. Eloras Tochter versuchte mitzusingen, aber es gelang ihr nicht. La, la, la, du und ich für immer. Halt, hör auf mit diesem elenden Geräusch. Nun war Ra an der Reihe. La, la, la, la, la, la, la. Wir sind füreinander bestimmt. Der Prinz spielte und Ra sang. Und zusammen schufen sie eine Melodie, die so faszinierend war, dass selbst Elora in Ekstase versunken war. Ich verstehe das nicht. meine Tochter singt auch wunderschön. Aber warum? Sie kann nicht mit dem Prinzen singen. Weil wir uns nicht lieben. Mutter, bewegen sich unsere Herzen nicht im Gleichschritt, wie es Ra und der Prinz tun. Lass sie heiraten, Mutter. Befreie ihn von diesem Fluch. Also befreite Elora den Prinzen von seinem Fluch und sie und ihre Tochter verschwanden für immer und niemand weiß wohin. Ra und der Prinz verließen den Palast und lebten glücklich bis in alle Ewigkeit.